Da wo sie schallt, da musst du angreifen. In einen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen. Dranbleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals anzweifeln. Nie genug, aber auch nie zu große Ziele. Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine. Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe. Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spieler. Hochfliegen heißt fallen in die Tiefe. Doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege. Wir hören kein Nein, kein das geht nicht, kein der Weg ist zu weit. Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Und noch einen anderen Weg kenne ich keinen. Und selbst wenn schätzt man erst den Wert, zahlt man auch den echten Preis. Du sagst, du kannst nicht, dann willst du nicht ganz einfach. Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Neuer Versuch, neues Glück. Es ist zu spät für noch nichts, denn man erntet nur so viel, wie man noch gibt. Und wenn deine Flamme dann erlischt, warst du nur ein kleines Licht oder ein Feuer, hoch wie Häuser, das auch brennt bei starkem Wind. Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft zum Atmen will. Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut doch hat und springt. Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich härter auf und fliege. Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss sein ganzes Leben kriechen. Geh nie auf die Knie, der Blick immer Richtung Sonne, den Anblick speichern für den Fall, dass es mal länger blitzt und donnert. Auch wenn man einmal verliert, muss man besser zurückkommen, als man ging. Der Wille macht das Fleisch auf deinen Knochen zu Beton. Nix ist umsonst, jeden Zentimeter muss man selber gehen. Denn von alleine wird nichts kommen, motiviert der Tunnelblick ans Ziel. Denn wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir? Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Keine Zeit mehr zu warten, lass die anderen für mich schlafen, die immer träumen vom Erfolg, doch ich zieh durch, bis er dann da ist. Talent ist harte Arbeit, Perfektion dauert Jahre. Wenn sie schreien, ich hab es leicht, dann habt ihr leider keine Ahnung. Wir kommen tief aus dem Dunkeln, entgegen der Erwartung. Hass und Nein, Blut und Schweiß gibt dem Leben nur mehr Erfahrung. Ausdauer ist der Schlüssel für den Ruhm. Es gibt viel, was mir fehlt, aber davon hab ich genug. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht.